Okay. Guten Tag, mein Name ist Enes Üçüncü und ich bin der diensthabende Arzt. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Jochen Schäfer. Jochen Schäfer. Können Sie Ihre Vor- und Nachname bitte langsam buchstabieren? Ja, der Vorname JOCHEN und der Familienname SCHE, also A Umlaut, FER. F. I-R. Okay. FER, Schäfer. Schärfer. Okay. Wie der Schafhüter, ja. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 48 Jahre alt. 48. Noch. Okay. Wann genau wurden Sie geboren? Am 17.04.1977. 77. Okay. Wie groß sind Sie? 1,83 Meter. 83, okay. Kennen Sie Ihr aktuelles Gewicht? Also um die 90 Kilo wiege ich immer. 90, okay. Danke für all diese Informationen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wissen Sie, ich habe, also das ist jetzt heute Abend, da hat das erst angefangen, vor 2 Stunden, habe ich ganz heftige Schmerzen. Und zwar so hier hinten im Rücken, im unteren Rücken, auf der rechten Seite. Oh, und das sind solche Schmerzen und das krampft sich alles so zusammen. Und das strahlt also auch aus, also. Ja, bis in den Genitalbereich rein. Und das ist mir schon den ganzen Tag eigentlich aufgefallen, dass es beim Wasserlassen so ein bisschen brennt und dass ich ständig auf die Toilette gehen muss. Aber jetzt mit einmal diese starken Schmerzen, oh, da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch was unternehmen. Ach so, okay. Es tut mir sehr leid, dass Sie solche Schmerzen haben. Könnten Sie diese Schmerzen bis zum Ende des Gesprächs aushalten? Ja, ich Oder hoffe müssen doch, Sie es mit jemandem ja. behalten? Entschuldigung, wie Ich bitte? denke schon, dass ich das aus. Also lange wird es ja jetzt nicht dauern, ne? Okay, danke. Ich werde eine sehr. Wo genau haben Sie diese Beschwerden? Sie haben gesagt, hinten rechten. Ja, Oder? also im Rücken so an der Seite, ja? Eine Seite, okay. Sie haben gesagt, seit gestern, seit heute Abend. Ja, also das ist jetzt, dass das so heftige Schmerzen sind, das ist erst seit 2 Stunden. Aber ich habe das tagsüber schon gemerkt, dass ich ständig zur Toilette muss, ja. Okay. Haben Sie für diese Beschwerden ein Schmerzmittel genommen? Nein, das hat ja jetzt erst so schlimm angefangen. Ich habe relativ viel getrunken, weil ich dachte, wenn das so brennt beim Wasserlassen, das ist gut, wenn ich ein bisschen Wasser trinke und Tee. Aber Medikamente habe ich jetzt noch nicht genommen. Okay. Das war eine gute Idee. Viel zu trinken ist eine gute Idee. Super. Hätten Sie ähnliche Beschwerden schon einmal? Nee, sowas kenne ich überhaupt gar nicht. Nein. Okay. Wie beschreiben Sie diese Beschwerden? Sind sie drückend, stechend oder? Also, wie gesagt, beim Wasserlassen, das sind so richtig brennende, stechende Schmerzen. Und diese Schmerzen da da im Rücken, ja, würde ich sagen, ja, das ist eher drückend, ja. Ich verstehe. Zur besseren Beurteilung, wo würden Sie diese Beschwerden auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen? Wobei nur leichte Schmerzen und 10 unträgliche Schmerzen bedeutet. Unerträglich. Was ist unerträglich? Also bei 7 oder 8 sind sie bestimmt, ja. 7, okay. Sie haben gesagt, das strahlt aus zum Genitale, oder? Ja, in die Leiste und bis ins Genital rein, ja. Okay, Ganz okay. unangenehm, ja. Okay, gibt es vielleicht einen Auslöser? Zum Beispiel was kalt oder es gibt bestimmte Nahrungsmittel. Nein, also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwas gibt, was das ausgelöst hat. Okay. Begleitet etwas Ihre Beschwerden? Haben Sie sie bemerkt? Also ich musste mich tatsächlich vorhin einmal übergeben, Üben. aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was sonst noch war. Okay, ich verstehe. Wie sah das Brüchen aus? Das war das, was ich vorher gegessen hatte. Das gibt er nur Speisebrei, oder? Ja, genau. Okay. Sie haben nur einmal übergeben, oder? Ja, ich musste mich nur einmal übergeben. Okay, ich verstehe. Herr Schäfer, ich hatte jetzt ein paar Fragen zu Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand. Wie ist denn Ihr Appetit? Normalerweise ist er gut, aber nachdem ich mich jetzt übergeben habe, ist er jetzt nicht so gut. Und wie gesagt, ja, also die Schmerzen, die machen mir schon ein bisschen zu schaffen, ja. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Also das ist mir nicht aufgefallen, aber eigentlich würde ich sagen, das ist immer gleich mein Gewicht. Okay, sehr gut. Ich denke, normalerweise schlafen Sie gut, aber. Ja, also jetzt, also eigentlich kann ich immer gut schlafen. Ich muss halt immer sehr früh aufstehen. Ich bin Bäcker von Beruf und muss immer sehr früh morgens in die Backstube. Und dadurch habe ich natürlich einen anderen Tagesrhythmus als andere Leute. Aber wenn der eigentlich eingehalten wird, dann kann ich eigentlich gut schlafen. Muss ich auch, ne? Okay. Sie haben gesagt, beim Wasserlassen haben Sie Probleme. Ja, das ist Aber sehr, sehr unangenehm. wie geht es bei Stuhlgang? Der Stuhlgang ist eigentlich normal, würde ich sagen. Okay. Beim Wasserlassen, Sie haben Schmerzen Ja, und heftige Schmerzen, ja. ja, Sie müssen zu viel Toilette gehen. Ich muss, ja, immer und dann kommt fast gar nichts und es brennt dann ziemlich, ja. Okay, ich verstehe. Okay. Und was mir aufgefallen ist, also das sah so ein bisschen aus, als ob da Blut mit in dem Urin drin wäre. Blut. Okay, blut. Okay. Okay, fühlen Sie sich fiebrig? Habe ich jetzt nicht so richtig drüber nachgedacht. Vielleicht so ein bisschen, dass mir ein bisschen warm könnte gut sein. Ja, also so richtig gut fühle ich mich halt nicht, aber ich dachte, das hängt mit den Schmerzen zusammen. Könnte sein, dass ich ein bisschen Temperatur habe, ja. Aber Sie haben nicht Ich gemessen. habe nicht gemessen, nee. Okay. Haben Sie Ihre Monatsblutung regelmäßig Ich oder? bin ein Mann, liebe. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Meine Fehler. Jetzt würde sie gerne nach Ihren bisherigen Erkrankungen fragen. Herr Schäfer, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, also vor ein paar Jahren hat man mal festgestellt, dass ich ein bisschen hohen Blutdruck habe und dann nehme ich jetzt auch Tabletten dagegen. Seit wann haben Sie dieses? Ja, das ist so ungefähr 4 Jahre her. Ja, okay. Was nehmen Sie für? Dann nehme ich Diltiazem. Dann nehme Okay. ich morgens und abends eine Tablette. Wissen Sie die Dosierung? Ich meine, da steht Diltiazem 90 drauf. 90, okay. Okay. Ja, und dann habe ich, ja, das ist durch die Arbeit bedingt so ein bisschen, habe ich ziemlich häufig im rechten Unterarm so eine Sehnenscheidenentzündung. Und ja, da muss ich manchmal dann so eine Orthese tragen. Und wenn die Schmerzen ein bisschen stärker sind, dann nehme ich da auch mal so eine Diclofenac-Salbe. Aber die brauche ich nicht ständig. In welche Hände Sie Im haben? rechten Arm. Rechte nah, okay. Also rechter Unterarm, ne? Haben Sie schon einmal operiert? Ich wurde noch nie operiert, nein. Also auch nicht als Kind, nee, ich wüsste, nee, ich glaube, ich bin tatsächlich noch nie operiert worden, nee. Sehr gut. Haben Sie eventuell Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, ich habe tatsächlich eine blöde Allergie für meinen Beruf. Und zwar bin ich auf Wespenstiche allergisch, auf Wespengift. Okay. Und ja, da muss ich tatsächlich auch, also in der Saison, muss ich immer so einen Pinder mit mir rumtragen, damit ich da im Zweifelsfall mir eine Spritze geben kann. Okay, ich verstehe. Und rauchen Sie, Herr Schaffer? Oh, ich bin sehr stolz. Ich rauche seit 5 Jahren nicht mehr. Sehr gut zu. Ich gratuliere. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Ach, seit ich 20 war ungefähr, da habe ich damit angefangen. Und ja, das sind dann so 22. Okay. Wie viele Zigaretten haben Sie? Ah, so ein Päckchen am Tag war das schon. Okay. Rauchen Sie? Sie haben, okay. Trinken Sie Alkohol? Also richtig Alkohol trinke ich. Trinke abends ein paar Gläser Bier, ja, wenn ich aus der Backstube komme, wenn es warm war, und so zum Runterkommen, so 2, 3 Gläser Bier trinke ich am Abend, ja. Am Abend zwei, drei Bier, oder? Ja, abends 2, 3 Bier. Zum Abendessen und dann noch eins so, ja, vorm Schlafen gehen. Okay, sind Sie verheiratet, ich denke? Ich lebe getrennt im Augenblick von meiner Gut. Frau. Ja, wir sind im Trennungsjahr. Haben Sie auch Kinder? Ja, wir haben 3 Kinder, die sind aber bei meiner Frau. Okay, ich hoffe, Sie sind gesund. Die Kinder, Ja. ja, das hoffe ich auch. Ja, doch, also denen geht's gut, ja. Okay. Sie haben gesagt, sie ist Bäcker. Bäcker. Ich bin Bäcker, ja, ich habe eine eigene Bäckerei. Okay. Und nun hatte er noch ein paar Fragen zu Ihrer Familie. Wie geht es Ihren Eltern? Meinen Eltern, Ja. das sind halt alte Leute, ja. Also meine Mutter, die hat so ein bisschen Probleme mit der Wirbelsäule, dass die da so eine Verkrümmung hat. Und aber ansonsten hat die eigentlich nichts. Und ja, bei meinem Vater, der hat so eine Durchblutungsstörung in den Beinen. Und dem wurde jetzt vor gar nicht so langer Zeit, musste dem eine große Zehe amputiert werden, weil das irgendwie nicht richtig durchblutet war, ja. Okay. Okay. Haben Sie auch Geschwister? Ja, ich habe 2 Brüder, aber also, da wüsste ich jetzt nicht, was mit denen, ob die irgendwie krank sind. Eigentlich sind die, glaube ich, fit. Okay. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Als nächsten Schritt werde ich Sie körperliche Untersuchung sowie Blut abnehmen und weitere Untersuchungen veranlassen. Ich möchte Sie nun bitten, einen Moment draußen Platz zu nehmen. Mittlerweile bespreche ich Ihren Fall mit meinem Chefarzt. Im Anschluss komme ich wieder zu Ihnen und Das erkläre ist gut. alles. Das ist gut. Okay. Okay. Hat jemand noch Fragen? Haben Sie Schüttelfrost? Frost. Nö, hat er nicht. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln in Beinen? Nee, überhaupt nicht, nein. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, die habe ich jetzt ja erst seit 2 Stunden so heftig. Also ich habe jetzt nicht festgestellt, dass da irgendwas hilft, was die besser macht, ja. Und Verdauungsbeschwerden hat er verneint. haben die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Also die Schmerzen beim Wasserlassen haben langsam angefangen. So, das habe ich gemerkt, dass das immer schlimmer wurde. Aber jetzt diese Rückenschmerzen da, das ist ganz plötzlich gekommen. Mit einmal fing das an, ja. Danke. Bitte schön. Okay. Guten Tag, Frau Chefärztin. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit? Ja, sicher, natürlich. Okay. Es handelt sich um einen 48-jährigen Patienten namens Johannes Schäfer. Schäfer, der sich heute wegen krampfartig brennenden Drückend rechtzeitige Rückenschmerzen mit Ausstrahlung im Inguinalis-Bereich bei uns vorgestellt hat. Die Beschwerden bestehen seit 2 Stunden und haben langsam begonnen. Der Schmerzintensität wurde auf der Skala mit 7 von 10 bewertet. Die Beschwerden würden sich im Laufe der Zeit verstärken. Begleitend berichtete er über Vomitus, Inappetenz. Ja, das war's. Wie die Vomitus war nur Speisebrei. Und gegen diese Beschwerden nehme er keine Medikamente. Also er hat noch nichts dagegen eingenommen. Bis auf die Jury und Polyküre ergaben sich keine Auffälligkeiten. Naja, aber das sind ja entscheidende Auffälligkeiten in dem Zusammenhang, ne? Ja. Huch, ist er. Bitte schön. Okay. Die Fragen nach weiteren Beschwerden wurden verneint. An Vorerkrankungen sind arterielle Hypertonie und im rechten Unterarm habe sie Schmerzen. Die Operationen hat keine Operationen. An Medikamente nehmen Sie Diazepam 90 Milligramm morgens und abends und Diclofenac-Salbe bei Bedarf. Er hat eine Wespenallergie, die sich als Anaphylaxie aussehen. Noxen-anamnetisch ergab sich, der Patient raucht nicht jetzt, jetzt Nicht raucht mehr, jetzt nicht mehr. Vor 22 Jahren hat er eine Packung pro Tag geraucht. Und das entspricht 22 Packungsjahren. Und er trinkt am Abend zwei oder drei Bier. Und in der Familienanamnese, die Mutter hat Skolios und der Vater hat im Bein, ich glaube, Varikose er hat, aber nicht sicher. Zur sozialen Anamnese gab der Patient an, er ist Bäcker und er ist getrennt mit seiner Frau und Von seiner anhand Frau? Er hat drei Kinder, sie sind gesund. Und er hat zwei Brüder und sie sind auch gesund. Verdachtdiagnose, als Verdachtdiagnose hatte ich eine Pyelonephritis. Wahrscheinlich. Was könnte es differenzialdiagnostisch sein? Differentialdiagnostisch sein kann Entschuldigung, könnte sein Karzinom, aber nicht Karzinom sein. Was spricht denn für die Pyelonephritis? Relittiasis kann sein. Und Nierenstein. Ja, das wäre ja Ogulitiasis, ja. Ja, oder eben, ja, was weiß ich, ein regulärer Harnwegsinfekt. Was machen Sie denn diagnostisch mit dem Patienten? Zur weiteren Abklärung würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Im körperlichen Untersuchung muss ich Entzündungszeichen gucken. Ich weiß nicht, wie kann ich das sagen? Was machen Sie als erstes? Mit Ihren Händen und mit Ihren Augen. Ich habe nicht im Deutsch diese Wörter. Klopschall vielleicht? Klopschall? Ja. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo klopfen Sie? Klop, Wo? klop schmerzhaft. Ja, wo ist es klopfschmerzhaft? Am Kopf? Nee. Nein, nein, nein. Nierenlage. Nierenlager, ja. Okay, ja. Gut. Dann, was gucken Sie noch? Im Blut Nee, was gucken Sie noch? Also, oder was tasten Sie noch? also in körperliche Untersuchung gucke ich noch ich weiß nicht, was kann ich gucken. Also Sie tasten natürlich den Bauch auch ab, ja? Ach Und so, ja, und Defense Rebound, wir gucken. Ja. noch was? Defense Bauchpalpationen, ich glaube, wir müssen machen. Auf alle Fälle, ja, sicherlich Bauch, aber worauf achten Sie denn dabei? Der Mann erzählt, dass er ständig zur Toilette muss, weil er Wasser lassen muss. So, was gucken Sie denn? Wir müssen Prostata Möglicherweise ja, aber Sie müssen vor allen Dingen erstmal gucken, ob die Blase voll ist. Ne? Ach so, okay. Ne? So, gut. So. Dann vielleicht wäre auch noch sinnvoll, die Lymphknotenstationen abzutasten, ob da was ist, ne? Wenn der eine Entzündung hat, je nachdem. Gut, jetzt schauen Sie weiter. Was machen Sie noch? Blut abnehmen im Ja, Blut. und was wird untersucht im Blut? Ja, ich muss entzündliche Parameter wie BSG, CAP, Leukozytos und noch Urinstatus. Wir müssen gucken im Urinstatus. Nitrit erhöht, Leukozyt erhöht, Leukozyten, Erythrozyten, ja, was noch? und ich habe Nitrit gesagt. Okay, Und noch, wir müssen auch Urinkultur mit Erreger- und Resistenztestung. Wir Also müssen eine Urinkultur, okay. ja. Auch wir müssen Abdomensonographie veranlassen. Falls brauchen wir können Was kann man in Computertomographie. der Sonographie sehen? Wir können Vergrößerung Ureter sehen. Genau, ja. Und noch, wir können. Wofür würde das sprechen? Entschuldigung? Was erkennen wir, wenn der Ureter vergrößert ist, erweitert ist? Was sehen, worauf lässt das schließen? Weiß nicht. Warum ist der denn vergrößert? Warum? Weil es gibt eine Entzündung und das Es bei gibt ein Abflusshindernis, vermutlich. Ja, es gibt ja. ein Abflusshindernis und deswegen staut sich da der Urin. Ja. Ne? So. Gut, ja, Ja. das kann man, könnte man sehen. Was könnte man unter Umständen auch noch sehen im Ultraschall? Im Ultraschall, man kann auch sehen, was. Kann man Stein sehen? Ja. Wenn der groß genug ist, kann man den sehen, ne? Ja. Genau. Gut. Ja. Im Folgenden könnte man natürlich auch noch aufwendigere Untersuchungen machen. Aber das würde ja erstmal so für die erste Diagnose wahrscheinlich schon einiges an Informationen geben. Wenn sich das bestätigt, dass dieser Patient einen Stein hat, einen Harnleiterstein. Was wäre dann die Therapie? Wenn der Patient hat Stein, wir müssen zuerst ausreichende Flüssigkeit zuführen. Auf alle Fälle, ja. Ja. Analgetikum für diese Ja, der hat ja Schmerzen. stärkste Ja, Schmerzen, ne? starke Schmerzen und Spasmolytikum, wir müssen Ja, auch geben. genau. Falls wir brauchen, können wir auch Antibiotikum geben. Wenn wir eine Entzündung feststellen, ja, okay. Genau. Gut. Und was für Therapieoptionen gibt es dann weiterhin? Ja, hier Und müssen wovon hängen die ab? wir müssen auch in diesem Fall Antibiotika verreichen. Das sagten Sie gerade, aber was für Optionen gibt es noch, um dem Patienten nachhaltig zu helfen? Und wovon hängt das ab, wie diese Optionen aussehen? ECWL, aber ich ECSWL. Stoßwellentherapie meinen Sie, ne? Ja, Ja, okay, aber und ja. auch Wovon hängt denn das ab, was wir machen müssen? das bedeutet, das hängt von die Vergrößerung. Von der Größe des Ja, Steines hängt es ja. ab. Ja. Ja, ein großer Stein wird anders behandelt als ein kleiner Stein. Ja, wenn es ein kleiner Stein ist, was macht man dann? Man kann nur, wenn der Stein ist so klein, man kann konservativ Therapie geben Genau. und viel Viel Flüssigkeit. Flüssigkeit, genau. Spülen, Ja. spülen, spülen, ja, genau. Und dann Und dann hoffen, dass er so abgeht. Ja, genau. Und unter Schmerzmitteln natürlich, klar. Und wenn er größer ist, dann hatten Sie schon gesagt, Stoßwellentherapie. Ne? Gott, oh Gott, wie heißen die? Extrakorporale Stoßwellen-Lithotripti. Oh Gott, das ist so schwierig, ja. Ja. Oder, ja, und wenn es also gar nicht geht, muss man das Ding Genau. möglicherweise auch laparoskopisch entfernen. Ne? Gut. Ja, lassen Sie uns, ja, also halten Sie mich über Ihren Patienten auf dem Laufenden. Ne? Wir gucken nachher nach dem. Und ich bin gespannt, was rauskommt. So, wir können gleich zur Manöverkritik übergehen. Ja, heute waren irgendwie einige Hindernisse auf dem Weg. Ach, das ist die ESWL, extrakorporale Stoßwellentherapie, ja. Heute waren einige Hindernisse auf dem Weg, sprachlich und ja, dann nachher im Arzt-Arzt-Gespräch auch inhaltlich. Das war nicht Ihr Fall, ne? Mit dem konnten Sie nicht viel anfangen. Eigentlich hat er ja schöne, eindeutige Symptome gehabt, ne? Der hatte schon ein bisschen Probleme mit dem Wasserlassen und dann ist es mit einmal richtig krass geworden mit den Schmerzen. Und ja, also ich denke, Anamnese war noch ganz okay. Dann lass mal eben gucken. Ja, was dann mir eigentlich nicht so gut gefallen hat, war im Arzt-Arzt-Gespräch waren ein paar Sachen, die eigentlich einfach so nicht gesagt waren. Zum Beispiel haben sie gesagt, die Schmerzen hätten langsam begonnen. Nee, diese heftigen Schmerzen, wegen derer er ja kommt, der wäre ja nicht wegen der brennenden Schmerzen beim Wasser lassen, wäre der nicht gekommen. Ja, da wäre er morgen zu seinem Hausarzt gegangen. Der ist ja gekommen, weil er mit einmal diese Hammerschmerzen da in der Flanke hatte. So, einmal diese Lokalisation Flanke. Das wäre irgendwie so ein, denke ich, ein schöner Fachbegriff, den man da unterbringen könnte. Ja, also, wo waren die Schmerzen lokalisiert? Rechte Seite, rechte Flanke. Und sie haben eben plötzlich angefangen. Mit einmal Hammerschmerzen, ja. Vor 2 Stunden konnte der sagen, oh Mann, jetzt geht's aber los. Ja, jetzt habe ich starke Schmerzen. Die haben nicht langsam angefangen, sondern plötzlich. So. Dann haben sie zwar gesagt, ja, sie haben das so gesagt, ja, also außer Dysurie und Polakysurie hat er sonst keine Probleme. Das sind aber Probleme und die hängen natürlich unmittelbar mit dieser Erkrankung zusammen. Und was sie eben nicht gesagt haben, der hat ja auch eine Hämaturie. Der hat ja gesagt, er hat Blut gesehen im Urin. Und das ist natürlich sowas, was dann auch ziemlich eindeutig für den Stein spricht, ja, dass da irgendwo was, gestört ist, ja. So, dann haben Sie gesagt, dass er sich einmal übergeben hat. Fieber unklar, ja. Das war schön. Dann Vorerkrankung, alles gut. Ja, der hat gesagt, er hat eine Sehnenscheidenentzündung im rechten Arm durch körperliche Belastung. Das sind nicht nur Schmerzen, das ist ja eine diagnostizierte Erkrankung. Tendovaginitis. Ja, Ja, gehört dazu, ne? Das ist ja so ein Trick der Prüfer, dass die diese Nebenerkrankungen manchmal so als Nebenspur verwenden, um dann da auch nochmal nachzufragen, ob jemand auf dem anderen Gebiet auch noch fit ist, ja? Und da sprachlich zurechtkommt. Also auch da sollten Sie die Fachbegriffe haben. Ne? Gut. Also, er hat eine Sehnenscheidenentzündung. So, dann kommen wir zur Familienanamnese. Da haben sie so einen kleinen Exkurs gemacht. Da hatte ich Ihnen ja geraten, sagen Sie nicht einfach nur Familienanamnese sowieso. Da haben sie, also in der Familienanamnese, ja, da sollte man aber schon sagen, gab der Patient an, dass so Skoliose der Mutter haben sie richtig erkannt, richtig, klar. Beim Vater hat er aber gesagt, der hat Durchblutungsstörungen. Das ist keine Varikose, das ist eine PAVK. Ne? Denn der, also wegen der Varikose wird nicht der Zeh amputiert. Ne? Sondern da muss es schon eine ordentliche Durchblutungsstörung sein, eigentlich ja schon ein PAVK Stadium 4. Ja? Auch da müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Prüfer nochmal nachfragen. Gut, dann haben Sie sich ein bisschen schwer getan, natürlich mit der Diagnose. Was spricht für die Nierenbeckenentzündung, für die Pyelonephritis? Die Schmerzen, ja, okay. Aber dieses plötzliche Auftreten von so heftigen Schmerzen, dann wären die, hätten die langsamer angefangen, würde ich denken. Ne? Und das Plötzliche spricht schon eher für das Steingeschehen. Ne? Und ja, das waren die Sachen. Ja, und dann wussten sie aber nicht so richtig, was sie mit dem Patienten diagnostisch anfangen sollen. Ne? Also diese typische Geschichte Nierenlager, Klopfschmerz, das sollte eigentlich kommen, denke ich auch. Und die also eine gefüllte Harnblase, ob die Blase hochsteht, das sollte man eigentlich auch, denke ich mal, also oder Bauch abtasten oder so, das, auf die Idee müsste man schon kommen. Dann klar, Labor, sowohl Blut als auch U-Status ist klar. Da könnte man vielleicht noch gucken, ob es im Blut Anzeichen, im Urin Anzeichen gibt für übermäßige Kalk- oder Oxalsäurefunde. Ne? Gut, dann haben Sie Sonografie gesagt, ja, Erweiterung Harnleiter. Und natürlich kann man auch das Nierenbecken dann ein bisschen vielleicht beurteilen in der im Ultraschall, aber vor allen Dingen kann man eben den Stein sehen. Ne? Gut, aber dann kamen natürlich die richtigen Sachen für die Therapie. Wärme, Flüssigkeit, krampflösende Mittel und schmerzlösende Mittel natürlich. Und dann die Therapie abhängig von der Größe des Steines, das ist auf alle Fälle eine wichtige Geschichte und auch wo der sich befindet. Das kam als Hinweis doch von einem Kollegen oder einer Kollegin. Nicht nur die Größe, auch die Lage, wo der gerade sitzt, entscheidet, was man machen kann. Ne? Gut, da haben sie sich aber dann auch sprachlich wirklich verheddert. Als sie inhaltlich nicht mehr sicher waren, sind ihre Sätze nicht mehr korrekt gewesen. Und das ist so ein bisschen ein Manko, dass sie dann sprachliche Unsicherheiten haben. Wenn sie auf sicherem Terrain sind, ja, also bei den Fragen gegenüber dem Patienten, gibt es sprachlich keine großen Unsicherheiten. Aber wenn sie selber was erklären müssen, haben Sie wirklich Formulierungsschwierigkeiten? Das ist mir beim letzten Mal schon ja so ein bisschen aufgefallen, habe ich Ihnen das schon gesagt, und das ist jetzt heute ziemlich signifikant gewesen. Ja? Und ich meine, das mag jetzt noch mit dem Computerproblem, also dass das Handy mit einmal nicht mehr funktionierte, noch zusammenhängen. Da ist mir auch aufgefallen, dass Sie also immer auf Ihren Zettel geguckt haben. Sie haben gar nicht mehr in die Kamera geguckt, ja? Und das sollten Sie natürlich im Gespräch mit Ihrem Oberarzt dann oder mit dem simulierten Prüfer, ja, da sollten Sie das vermeiden, dass Sie nur auf Ihre Zettel gucken, sondern bleiben Sie da in Blickkontakt mit dem. Und natürlich dürfen Sie zwischendurch auf Ihr Konzept gucken und auf Ihren Zettel, was Sie sich aufgeschrieben haben, aber nicht da drin versinken, ja. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Ja. Ja, versuchen Sie sich fit zu machen, dass Sie dass sie Formulierungen haben, wenn sie was gefragt werden. Wirklich. Anders kann ich es jetzt nicht sagen. Das darf sie nicht völlig aus der Bahn werfen. Ja, sonst erwischen die sie auf dem kalten Fuß. Also das ist schlecht. Ja, versuchen Sie ruhig zu bleiben und richtige Sätze zu machen, obwohl Sie unter Druck sind. Ja, das ist einfach so. Versuchen Sie vielleicht noch mal sich jetzt eine schriftliche Zusammenfassung von dem Ding zu machen, dass sie selber nochmal die Fallbeschreibung machen. Ich kann Ihnen anbieten, was ich kürzlich auch gemacht habe, dass wir es nochmal checken, ja, dass Sie mir das schicken und ich Ihnen eine Korrektur zukommen lasse, dass Sie einfach nochmal wirklich einen ausformulierten Bericht machen. Ja, wie sie es sagen würden. Und dann kann man es noch mal unter Umständen korrigieren. Das kann ich Ihnen nur anbieten. Ne? Gut. Ja, wie gesagt, schnelle Anamnese, aber viele Nachfragen. Ja. Ja. Und ich meine, das, was ich ja eben der Allgemeinheit schon so gesagt habe, Sie haben ein paar Dinge nicht gefragt, die würde ich aber auch für nicht sinnvoll halten in diesem Fall. Weil der Impfstatus ist irgendwie irrelevant, wenn der mit Pipi-Schwierigkeiten kommt, ja. Und genauso die Reiseanamnese. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass dann eine Reise irgendwohin jetzt den großen Unterschied gemacht hat, ja. Und insofern finde ich das eigentlich legitim, diese Fragen nicht zu stellen. Ich weiß aber nicht, wie Ihre Prüfer darüber denken, ob die sagen, ja, da hätte man aber auch noch nachfragen müssen. Ja, ich finde immer, dass es eigentlich vernünftig ist, praktisch symptomorientiert weiterzufragen. Ja, denn als Patient bin ich ja eigentlich ein bisschen genervt, wenn ich komme mit Bauchschmerzen oder Flankenschmerzen und Pipi-Problemen, ja, wenn mich dann jemand fragt, haben Sie Kopfschmerzen oder haben Sie Herzklopfen, ja, völlig idiotisch, ja. Da werde ich also schon auch ein bisschen grantig und sage, ich habe Ihnen doch gesagt, was ich habe. Ich habe Bauchschmerzen, ja. So, ne? Aber ja, so, ich denke, die Vollständigkeit ist nicht immer das ganz große Thema. Aber das kann natürlich sein, dass Ihre Prüfer da anderer Meinung sind. Ich kann es Ihnen nicht voraussagen. Ja, gut. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht allzu sehr entmutigt. Ich kann Ihnen nur das Angebot machen, schicken Sie einen fertigen Arztbrief mir zu. Ich weiß nicht, haben Sie mitgeschrieben neulich, als ich meine E-Mail geschickt habe?